Georg Schott, das Volksbuch vom Hitler, München, Verlag Hermann A. Wichmann. Das Schönste an diesem Buche ist die unerschütterliche Treue des Verfassers. Er stand und steht zu unserem Helden, seit er ihn als Volkserwecker kennenlernte und sich ihm in Freundschaft und Verehrung fürs Leben verband. Und nun lässt er auf der besten geistigen Denkgrundlage, die ein Mensch heute überhaupt haben kann, nämlich auf der der gut erfassten Werke Chamberlains fußend, Hitlers Wirken und Tun, Reden und Wollen an uns vorüberziehen, stets von dessen Aussprüchen ausgehend und sie kommentierend. Dabei hat er von seinem geistigen Nährvater viel gelernt in der Kunst, durch passende Zitate des zu schildernden Sein herauszuarbeiten. Wobei allerdings die Gefahr nicht unerheblich ist, dass die Umrahmung der Zitate und Ausdeutungen im Formate etwas zu groß für das darin enthaltene Bildnis ausfällt. Der Staatsmann tritt erst aus dem Vorstadium der Gedanken in das Leben ein, wenn er zur Tat übergeht. Dies ist der Augenblick, wo sich zeigen muss, ob er ein bestwollender Theoretiker wie tausend andere oder aber eben ein Staatsmann ist. Wer nun aber heute Führer des deutschen Volkes sein soll und will, der muss es wohl oder übel als tätiger Politiker, also als Staatsmann erweisen und sein. In dieser Rolle versuchte sich Hitler. Da er vor dem 9. November die Eroberung Berlins, die Befreiung Deutschlands vorbereitete. Innerhalb eines halben Tages war das Unternehmen gescheitert und erledigt. Wie stellt sich nun Schott zu dieser Tatsache? Sagen wir es offen, so wie sich der Deutsche immer stellt, wenn er vor einem Unerklärlichen steht, das ihn der Vernichtung nahe brachte. Er hilft sich mit Mystik über das Trostlose hinweg in dem Sinne, dass das deutsche Volk dieses Missgeschickes bedurfte, um dadurch die nationalsozialistische Bewegung in breite Massen zu bringen. Der Prozess habe im ganzen Volke den völkischen Gedanken vorwärts gebracht. Fehler begehen ist nicht das größte Unglück, sofern man aus denselben für die Zukunft etwas zu lernen versteht. Aber Fehler mit mystischen Ausdeutungen beschönigen, weil man blind war und geblieben ist für deren wahre Ursachen, das führt in dem vom Erzfeinde der Deutschen bereiteten Abgrund, von wannen keine Macht der Welt mehr emporhelfen könnte. Und in diesem Zusammenhange muss es klipp und klar, ohne jede Schonung und Rücksicht auf vortreffliche Männer, die eben doch das eigentliche allen heutigen politischen Geschehens nicht erfassten, gesagt werden: Das deutsche Volk ist bisher das einzige unter den Völkern, das aus seinen Fehlern und Niederlagen nichts gelernt hat. Immer wieder, seit Hermann dem Cherusker bis auf den heutigen Tag, geschah dem Unglücksvolke das Gleiche. Immer wieder blickte es gläubig und hoffend in die Zukunft, an den wahren Ursachen seiner ewig gleichen Niederlagen vorbeiduselnd. Ursache? Einer nur durch das Aufkommen von Führern, die aus der Masse und Durchschnittsart dieses Volkes hervorragen, zu überwindende Uranlage völliger Unwissenheit um die Seele des Nebenmenschen, soferne dieser Nebenmensch oder Fernmensch irgend anderes geartet ist als man selber. Einfalt ist vielleicht die beste und tiefdringendste Beschreibung deutscher Uranlage. Der Einfältige aber steht wehrlos, weil blind vor der Mannigfaltigkeit der menschlichen Naturen da. Die trostlose Definition, zu der wir aufgrund jahrelanger politischer Erlebnisse für das deutsche Wesen gelangt sind, lautet: Der Deutsche ist ein Mensch, der nie weiß, mit wem er spricht. Man male sich diese verhängnisvolle Seelenblindheit in ihren tausendfachen Auswirkungen aus, dort, wo Menschenkenntnis das Um und Auf, die Grundbedingung allen Wirkens bildet, also eben in der Politik und Staatskunst, und man wird ahnen lernen, wie alles, was geplant, gedacht und ausgeführt wird, den Todeskeim des Misserfolges in sich tragen muss. Wurde rücklings seit je Siegfried der Deutsche erschlagen, wird der geistige Held, wissend, den Hagen durchschauen. In diesem Distichon drückt sich jedermann wohl leicht verständlich das aus, worauf es hier ankommt. Der Vergleich Hitlers mit Siegfried, dem Drachentöter, ist oft und mit Recht gemacht worden. Aber nicht chemische Gase und Gifte sind es, die der das deutsche Volk bedreuende Drache speit, sondern Gifte der Täuschung und Verstellung, Falschheit und Heuchelei um sich an seinem Todfeind unter der Maske der Gesinnungsgleichheit und Denkgemeinschaft heranzumachen. Der Einfältige aber, der Mann ohne Seelenkenntnis, ohne psychologischen Scharfblick, wird nicht nur diesen Schlauen nie durchschauen, er wird sogar nie etwas sehen und verstehen von den wahren Ursachen der ewigen Niederlagen, die ihm derart bereitet werden und also an den Satanswaffen der List und Falschheit kläglich zuschanden werden. Bismarck war der Staatsmann mit der unentbehrlichen Menschenkenntnis, wenngleich er das jüdische Weltnetz nicht sah, noch nicht sehen konnte, und so denn auch die damaligen Schachzüge dieses noch unsichtbaren Widersachers nicht erkennen konnte. Heute wäre er ein Sehender auch nach dieser Richtung hin geworden, und heute kann uns eben nur ein Mann Führer sein, dem die Seele des Nebenmenschen nicht ein Buch mit 7 Siegeln, sondern eben eine klare lesbare Schrift ist. Dieser Führer aber war Hitler nicht und wird es nie sein. Das soll beileibe nichts gegen die herrlichen und, wir wagen es ruhig zu sagen, heute als unsterbliches Verdienst zu bezeichnenden Erweckertaten des edlen Volksmannes sagen. Aber in blinder Anhängerschaft alles lobpreisend, was einer tut, ohne das Verfehlte zu sehen und seine Gründe aufzudecken, das hieße entweder ein schlechter Freund seines Volkes sein oder aber, wie im Falle Schotz, aus der eigenen, dem verehrten, allzu ähnlichen Haut nicht heraus können und also blind sein, wo der Gepriesene blind ist, und taub sein, wo er es war.